Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 146 mit Hajime Kaburagi, The Outlaw Blues Band, Sabikas, Joe Beck und Jimmy Bruno, Miles Davis, John Lee Hooker, Ike and Tina Turner, Claudia Lanier, Manassas, Washboard Sam und Sabikas und Joe Beck im Rock Encounter von 1966. Thank you. Framatz Musikalisches Fundbüro öffnete seine Pforten mit einer Fusion aus Rockmusik von 1966 mit Flamenco. 1966 spielten der damals 54-jährige Flamenco-Gitarrist Sabicas aus Pamplona, Spanien und der damals 21-jährige Jazz- und Rock-Gitarrist Joe Beck aus Philadelphia das Album Sabicas Rock Encounter with Joe Beck ein. Aber sowohl Sabicas, der als erster den Flamenco außerhalb der spanisch sprechenden Welt bekannt machte und seit dem spanischen Bürgerkrieg in den 30er Jahren erst in Mexiko und seit den 50ern in New York City lebte, als auch Joe Beck waren mit dem Ergebnis nicht so ganz zufrieden. Irgendwie war man musikalisch doch nicht so ganz auf einer Wellenlänge angekommen und sah das Ganze eher als Experiment an, das noch nicht ganz geglückt war und noch ausbaufähig wäre. In späteren Interviews meinte Sabicas, diese Platte wäre eine Idee seiner damaligen Plattenfirma Elektra gewesen, die dieses Album übrigens erst 4 Jahre später, 1970, veröffentlichte. Wem die Mischung aus Flamenco und Rock damals eigenartig erschien, der oder die hätte sich vielleicht auch über die japanische Filmmusik von Hajime Kaburagi gewundert, 1970 und 1971 aufgenommen, hört man dort die starken Einflüsse der westlichen Rockmusik. Inkas Song Joe Beck und Sabicas 1966 und die Ausschnitte des Soundtracks von Horror of an Ugly Woman bzw. Sex Hunter von Hajime Kaburagi bildeten das erste Trio an Liedern. Beide Filme sind mir unbekannt. Es würde mich nicht wundern, wenn sie nie in deutschen Kinos oder im TV gezeigt worden wären. Eher sogar das Gegenteil. Wir bleiben in dieser Zeit. 1969 spielte die Outlaw Blues Band aus Kalifornien für Bluesway Records Deep Gully ein und erlaubte sich damit einen kleinen Scherz, aber hört selbst. I'm sorry, I didn't know you were going back to that. Nachdem wir eine Kollaboration der beiden Gitarristen Sabikas und Joe Beck am Anfang dieser Sendung lauschten durften, hören wir nun beide in ihren jeweils angestammten Musikgenres. Zuerst Sabikas, der zusammen mit seinem Bruder 1957 Milonga Flamenca auf Vinyl bannte. Im Jahr 2000 nahmen sich die Gitarristen Joe Beck und Jimmy Bruno Eleanor Rigby von der Beatles LP Revolver vor. Auffällig ist, dass dieses gitarrenlose Original der Gitarrenband The Beatles gerne von Gitarristen interpretiert wird. Ja, vielleicht gerade deshalb. Thank you. Bis Anfang 1967 spielte das Miles Davis Quintett in einer rein akustischen Besetzung, das heißt keine E-Gitarre, keine Hammond-Orgel oder andere elektrisch verstärkte Keyboards, keine Bassgitarre und so weiter. Das änderte sich ab 1968 schlagartig, nachzuhören auf In a Silent Way, Bitches Brew und etlichem, was da sich daran anschloss. Tatsächlich war aber der erste Musiker, der ein elektrisches verstärktes Instrument bei Miles Davis spielte, der Gitarrist Joe Beck. Das war im November, Dezember 1967, Circle in the Round. Und genau wie bei Sabikas Rock Encounter von 1966 wurde diese Aufnahme erst Jahre später der Öffentlichkeit präsentiert. Dieses Mal waren es nicht nur 4 Jahre, sondern sogar 12. John Lee Hooker war seit den späten 40er Jahren auf Platten zu hören und blieb bis zu seinem Tod 2001 ohne Unterbrechung Profimusiker. So richtig Auftrieb bekam seine Karriere noch einmal durch die Beatbands der 60er Jahre, hauptsächlich britische, die ihn, Howling Wolf, Muddy Waters und Jimmy Reed, als Idole ansahen und ihre Lieder coverten. Im Gegensatz zu den eben erwähnten Zeitgenossen war Hooker eher ein Solokünstler als Bandmusiker. Dennoch musste John Lee Hooker Ende der 60er Jahre so feststellen, dass das Publikum und besonders das weiße Rockpublikum den Klang einer Band bevorzugte. 1970 gab es eine Doppel-LP mit Kenneth Heath, die war auch recht erfolgreich, sodass Hooker fortan meist mit Band tourte. John Lee Hooker zu begleiten war gar nicht so einfach, weil er oft nur auf einen akkordbasierende Lieder spielte, wie es seiner 1972er Band mit den Gitarristen Luther Tucker und Charlie Grimes dennoch schaffte, Hooker irgendwie ins Blues-Schema einzubinden, das ist schon ein Hinweis wert. Why did you leave me, babe? Lucille, why did you leave me, babe? We've been together so long, Lucille, had to separate this way. You've been gone so long, Jordan. I wonder why did you have to go? Stayed away so long. I wonder why did you have to go? Why you come back home, Lucille? Give yourself a little more time. Reconsider, Lucille. Give yourself a little more time. Reconsider, Lucille. Give yourself a little more time. Don't pay no attention, Lucille, to what the people say. Lucille, Lucille, will you please come back to me? Lucille, Lucille, will you please come back to me? Would you reconsider, Lucille? Give yourself a little more time. All right. Lucille, Lucille, won't you please come back to me? Would you reconsider, Lucille? Give yourself a little more time. All right. still. Give yourself a little more time. We've been together so long, Lucille. Separate this way. Been gone so long. You know that's worrying me. You've been gone so long. You know that's gonna worry me. Won't you reconsider, Lucille? Give yourself a little more time. Lucille, let's don't break up over what the people say. Let's don't break up, baby, over what the people say. All you wanna try to do, baby, is make a blue your happy home. Oh yeah. Oh yeah. We tried to make you lose your, make you lose your happy home. Lucia, please don't go, baby. Lucia, please don't leave me. I need you right here. I need you right here by my side. Lucille, please. Lucille, please. Lucille, please don't go, baby. I. Lucille, please. Baby, please. Baby, please don't. You've been gone so long, you know that's gone. An John Lee Hookers Live-Aufnahme von 1972 schloss sich eine von Ike und Tina Turner von 1969 an, Gimme Some Lovin', Sweet Soul Music. Mit dabei, aber nicht auf diesem Ausschnitt zu hören, waren die Ike Tets, die begleitende Vokalgruppe der Ike und Tina Turner Review. Claudia Lanier war zu diesem Zeitpunkt Mitglied der Ike Tets. 1973 nahm sie ihre einzige Solo-LP auf, von der habe ich It Ain't Easy ausgesucht, mit dabei Ry Cooder und Charlie Grimes an den Gitarren. Letzteren hörten wir ja auch schon auf der John Lee Hooker Live-Aufnahme von 1972, sowie Mike Utley an der Orgel und Jim Dickinson am Piano von den Dixie Flyers. Ansonsten sang Claudia Lanier weiter Backing Vocals bei Joe Cocker, Leon Russell beim Konzert vor Bangladesch von George Harrison, Freddie King oder Rita Coolidge. We'll be right back. and smoking. The smell of death before me. Think I'll go down, mama. Go on down the road. See what's going on. Lots of friends and children laying in the grave. Hookah makes me crazy. Believe I'm gonna have to pass. Think I'll go down, mama. Go on down the road. See what's going on down the road. And then you find your cocaine. Start to move in fast. Trip, stumble, fall, freeze up. Hope you're born to last. Think I'll go down, mama. Go on down the road. See what's going on down the road. Pick one. Plenty good liquor, bourbon, 12 years old. Heroin, just in time. Worst trip that I know. Think I'll go down, mama. Take a pass, go on down the road. See what's going on. Some people end to Jesus. Other people into sin. I'm just into every day. I don't hide from where I've been. I just go down, mama. Go on down the road. See what's going on down the road. All right. '71 gründete Stephen Stills, bekannt sowohl durch Buffalo Springfield wie auch Crosby, Stills and Nash, die Band Manassas. Die brachte zwei LPs heraus. Von der zweiten LP hörten wir soeben in Framarts musikalisches Fundbüro das Titelstück Down the Road von 1973, Ende 1972 aufgenommen. Zur Band als feste Mitglieder gehörten unter anderem Chris Hillman von den Byrds oder der Drummer Dallas Taylor. Das war's, wie bereits erwähnt, Framarts musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Zum Abschluss kommt nun ein Sänger, der über 160 Lieder auf Schellack zwischen 1935 und 1949 auf den Chicagoer Blues-Labeln Vocalion und Bluebird herausbrachte. Der vor bzw. in ausverkauften Häusern spielte, aber heute so gut wie vergessen ist und sogar schon während des Blues-Revivals Anfang der 60er Jahre in den USA übersehen wurde. Das mag daran liegen, dass Robert Clifford Brown weder Gitarre noch Piano noch Mundharmonika spielte, sondern das Waschbrett. Viel Spaß mit Washboard Sam's Orphan Blues von 1940. Bis zum nächsten Mal. I don't know when I was born. The trouble I've been having seemed like I was raised in an orphan home. My mother died and left me when I was only 2 years old. My mother died and left me when I was only 2 years old. And the trouble I've been having, the good Lord only knows. I've been treated like an orphan and been worked just like a slave. I've been treated just like an orphan and I've been worked just like a slave. And if I never get my revenge, evilness will carry me to my grave. Play it one time. Play, play.